Die angeblich älteste Fassung weist eine Einteilung des ganzen Gesetzes in 65 Titel auf. Und nun kommt für uns, was die anderen Handschriften betrifft, gar keine überraschende Aufklärung, wenn wir von den Fachleuten berichten hören, dass diese Fassungen Zusätze und Änderungen, sogar andere Titelordnungen, 99 und 70 Titel aufweisen. Wir wissen ja bereits zur Genüge, dass solche verschiedenen Fassungen von der Fälscherzunft gerade zu dem Zwecke geschmiedet werden, um Widersprüche anzubringen. Was uns überrascht, ist vielmehr das Bemühen der Fachkritik, diese Tatsache der verschiedenen Fassungen einigermaßen erklärlich zu machen. Schröder meint, die zahlreichen Zusätze und Änderungen späterer Handschriften, die neuen Titelordnungen mit 99 und 70 Titeln und die Sprachreinigungsversuche der sogenannten Lex Emendata kommen lediglich auf Rechnung der Abschreiber. Was solche Abschreiber nicht alles fertigbringen. Selbst vor altehrwürdigen Gesetzen hatten sie keinen Respekt. Warum sollten sie nicht ein bisschen ändern und verbessern? Aber genug von diesen Abschreibern. Wir kennen diese famosen Leute bereits zu genau, um nicht zu wissen, dass sie ihre Arbeit in einer der spätmittelalterlichen Fälscherwerkstätten ausübten. Was wir nämlich bis jetzt über die Lex Salica hören mussten, genügt vollkommen, um das Urteil zu fällen. Die Lex in den heute vorliegenden Fassungen ist nicht das alte, echte Gesetzbuch, sondern eine Frucht der Fälschungsaktion. Wir werden in dieser Überzeugung gestärkt durch den gewaltigen Meinungskampf, der unter den Fachleuten gerade um das salische Gesetz mit erbitterter Heftigkeit tobt. So viel Forscher, so viel Methoden, so viel Unsicherheitsergebnisse. Siehe Heft 1, Fachhistoriker unter sich. Wir wollen aus dem aufgeregten Chor nur eine Stimme aufzeichnen, und zwar die Ansicht von B. Krusch. Er sagt seinen Widersachern ungemein deutlich, Kodex 1 der Lex Salica stammt aus der ältesten und besten Vorlage, die später durch einen dummen Interpolator verhunzt worden ist, und die Kunst des Herausgebers besteht eben darin, die hässlichen Schlacken auszuscheiden. Erst die neueren Herausgeber haben in ihrer Kritiklosigkeit den Unrat wieder sorgfältig in den Text eingeschaltet. Zweitens, merkwürdige Dinge hören wir auch über die fränkischen Königsgesetze, die Kapitularien. Die Kapitularien wurden regelmäßig in mehreren Exemplaren ausgefertigt. Eins kam in das königliche Archiv. Besondere Ausfertigungen bekamen die königlichen Beamten. Somit war also Sorge getragen, dass zahlreiche Exemplare vorrätig waren. Nun müssen uns aber die Forscher etwas berichten, worüber wir glattweg die Fassung verlieren. Man höre, da die einzelnen im Archiv aufbewahrten Exemplare nicht leicht in Ordnung zu halten waren und zum Teil wohl auch in Verlust gerieten, so sah sich der Hof schon unter Ludwig dem Frommen veranlasst, bei Hinweisen auf ältere Kapitularien eine Privatsammlung zu zitieren. Eine solche veranstaltete der Abt Ansegis, obzwar Privatarbeit, erlangte es binnen kurzer Zeit das Ansehen einer amtlichen Sammlung. Schon unter Ludwig waren alle älteren Kapitularien trotz der vielen Exemplare spurlos verschwunden, aber Gott sei Dank, ein Privatmann hatte sich ein Büchlein Kapitularien zusammengeschrieben und so seiner Mitwelt wichtige Gesetze gerettet. Seine Privatarbeit wurde dann auch vom Hofe freudestrahlend als amtliche Gesetzessammlung anerkannt. Drittens. Das Volksrecht der Friesen gibt der Forschung schwere Rätsel auf. Über das angebliche Zustandekommen dieses Rechtsbuchs erfahren wir, eine Deputation rechtskundiger Friesen habe am Hofe Karls des Großen über das Recht der Mittel-, Ost- und Westfriesen Aussagen gemacht. Man muss sich dabei vergegenwärtigen, dass diese Aussagen nicht etwa als historische Kuriosität im Archiv schlummern, sondern dass sie geltendes Recht der Friesen darstellen sollen. Die Aussagen wurden in friesischer Sprache abgegeben, aber natürlich lateinisch protokolliert. Dieses Protokoll ist die uns überlieferte Lex Frisionum. So erklärt sich die völlige Abwesenheit friesischer Rechtsausdrücke und die Anwendung fränkischer Rechtswörter. Der buntscheckige Inhalt der Lex, die mannigfachen Widersprüche darin, erklären sich aus der Mehrheit der Rechtskundigen, deren Aussagen nach der Herkunft und der Art ihrer Kenntnis verschieden waren. Zwar bleibt auch bei dieser Annahme Einzelnes schwer zu erklären, wie namentlich die ganz auf dem Heidentum beruhende Bestimmung, dass der Tempelschänder den Göttern geopfert werden solle, deren Heiligtümer er geschändet hatte. Man kann sich schwer vorstellen, dass diese Aussage von einem christlichen Schreiber am Hofe Karls des Großen anstandslos protokolliert werden konnte. Man kann sich solche Ungeheuerlichkeit nur schwer, man kann sie sich überhaupt nicht vorstellen. So etwas soll in Karls Namen für geltendes Friesenrecht erklärt worden sein. Hier fühlt doch jedermann die spätmittelalterliche Rechtsfabelei. Nur ein Rechtshistoriker als demütiger Sklave der geschriebenen Überlieferung steht nach wie vor gläubig vor solcher echten Rechtsquelle. Andere Forscher erklären die verzwickte Sache natürlich anders. Sie erblicken in der friesischen Lex nämlich wieder eine Privatarbeit. Viertens. Die Hypothese, das gute alte Recht ist ungesetzt und ungeschrieben, trifft also für die früheren Jahrhunderte des Mittelalters nicht zu. Es war vielmehr zur Zeit der Karolinger eine ganz moderne Anschauungsweise von der Natur des Rechts herrschend geworden. Gehen wir nun aber über die karolingische Epoche hinaus, in der Rechtsgeschichte einige Schritte vorwärts, so stehen wir urplötzlich vor einer totalen Umwälzung aller Rechtsverhältnisse. Es deucht uns, von Geisterhand seien über Nacht alle Rechtsbücher aus der Welt geholt worden. Mit einem Schlage war in Nord und Süd, in Ost und West das abgöttisch verehrte, gut alte Recht unsichtbar geworden. Das Recht wurde, von einer geheimnisvollen Krankheit befallen, unheimlich schnell altersschwach und verschied. Wahrlich ein höchst seltsames Ereignis. Hören wir, was uns Schröder darüber zu erzählen hat. Während des 10. Jahrhunderts erhielten sich die Kapitularien und Volksrechte noch in einer gewissen Geltung. Im 11. Jahrhundert aber gerieten sie vollständig in Vergessenheit. Das Mittelalter hatte nur noch eine unbestimmte Erinnerung an die grundlegende gesetzgeberische Tätigkeit Karls des Großen, auf den die Volksmeinung alles weltliche Recht zurückführte. Eine ausdrückliche Aufhebung der alten Rechtsquellen hat nie stattgefunden. Sie kamen von selbst außer Übung, weil staatliche und ständische Verhältnisse und die wirtschaftlichen Lebensbedingungen andere geworden waren.